Drei. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier Bauer von der Firma Mercurio. Können Sie mich bitte wegen unserem Termin bei mir im Büro zurückrufen? Ich habe am Freitag nur bis 15 Uhr Zeit. Vielleicht treffen wir uns lieber nächste Woche. Das wäre mir am liebsten. Gerne zur selben Uhrzeit bei mir im Büro. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier Bauer von der Firma Mercurio. Können Sie mich bitte wegen unserem Termin bei mir im Büro zurückrufen? Ich habe am Freitag nur bis 15 Uhr Zeit. Vielleicht treffen wir uns lieber nächste Woche. Das wäre mir am liebsten. Gerne zur selben Uhrzeit bei mir im Büro.